jetzt seit 3 Jahren hier und wir müssen ja diesen Schwachsinn immer anhören. Freunde der Sonne. Immer drüber reden, das ist doch eine Frechheit, was er pfeift. Einmal, nur für eine Richtung. Gelbe Karte für uns, rote Karte für uns. Der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns. Skandal! Hier ist 4 Ecken, 2 Elfer. Mein Name ist nicht Chris, ich bin Ricky und mit mir in der Leitung ist der Pocho. Hallo Pocho. Hallo Ricky, alles klar bei dir? Bei mir ist alles klar. Viele Leute werden jetzt erstmal aufschrecken. Was ist da schon wieder los im Hause Non-PG? Chris nicht da, haben sie sich wieder getrennt? Ist das Projekt schon wieder beendet worden? Nein, alles in Butter, wie man bei uns sagt. Chris hat nun diese Woche wirklich überhaupt keine Zeit gehabt. Und ich war mal ein großer Fan, Pocho, von euren Auslosungssendungen. Ihr habt das ja in den vorhergehenden Jahren häufiger gemacht. Das 4 Ecken 2 Elfer Champions League Auslosungen, Weltmeisterschaftsauslosungen oder, weiß ich nicht, ein Damenpokal von Grevenbroich begleitet hat. Der wurde auch live übertragen. Ja, und ich dachte, komm, lass uns beide das doch mal machen. Und ja, heute machen wir das. Machen wir das. Und zwar auch ganz frisch, ganz live dabei sozusagen bei der Auslosung. Also wenn man im Hintergrund mal was hört, tut mir das ein bisschen leid. Ich hoffe nicht. Aber es ist natürlich dieses Jahr ganz besonders aufregend für mich auch irgendwo, weil eben meine Mannschaft auch dabei ist. Auch wenn es jetzt in der Bundesliga etwas holperig startet, um es mal so zu nennen. Wem sagst du das? Ist es nicht das Schlimmste, weil als ich heute dann die Trikotpräsentation via YouTube gesehen habe und das ist schon was ganz Besonderes, als Gladbach-Fan jetzt mal bei den ganz Großen mitmischen zu dürfen. Du, ich habe mir ja zuerst gedacht, wenn ich es nicht rechtzeitig zur Champions League-Auslosung schaffe, dann hätte ich gesagt, steht diese Sendung unter dem Motto Krisensitzung. Ja. Also unsere beiden Vereine sind nun wirklich eher, naja, so lala in die Liga gestartet. Solange das hier noch nicht so richtig losgeht, Pocho, können wir ja mal ganz kurz darüber sprechen. Ja. Wie ist die Stimmung aktuell bei dir, wenn du die ersten zwei Partien Revue passieren lässt? Also das Schöne ist, ganz ehrlich, dass man unter Gladbach-Fans und jetzt nicht unter irgendwelchen Erfolgs- oder kurzfristigen Fans eigentlich eine ganz, ganz große Entspannung merkt. Das gefällt mir sehr gut, das hätte ich so auch nicht erwartet. Das heißt, man sieht das gar nicht als so schlimm an. Nichtsdestotrotz weiß man natürlich, dass zwei verlorene Auftaktspiele echt ein scheiß Start sind. Und wenn man dazu auch noch wie im ersten Spiel richtig, richtig schlecht spielt, besonders in der Defensive, ist das natürlich nicht einfach so wegzustecken. Aber, und da bleibe ich bei, es sind 2 Spieltage und so what, wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Wenn natürlich nach dem 6., 7. Spieltag immer noch 0 Punkte da stehen, dann mache ich mir auch langsam Sorgen. Wahrscheinlich zu Recht. Man muss dazu sagen, dass ihr gegen Mainz ja wirklich gut gespielt habt und eigentlich... Ja, aber hätte man auch besser machen können. Also die Gladbacher sind halt im Moment in der Defensive viel zu anfällig. Das ist genau das Problem, sehe ich auch. Es liegt nicht in der Offensive daran, dass die keinen Zug zum Tor haben, dass da nicht viel passiert und das ist auch nicht so. Aber die sind in der Defensive zu anfällig und durch den Kauf jetzt von Schulz ist es auch für mich jetzt nicht unbedingt... dass man da jetzt ein Loch gestopft hat. Man ist halt zu abhängig von meinem Lieblingsspieler Stranzl irgendwo. Und man darf nicht vergessen, dass der Mann 35 oder 36 ist. Und da muss man vielleicht auch noch mal jetzt ganz schnell nachbessern. Ne? Stuttgart hat das heute getan. Ja, habe ich gelesen. Ja, wir haben, jetzt muss ich wieder nachgucken. Gestern ja, habe ich noch damit geprahlt. Da habe ich dem Chris noch eine WhatsApp-Nachricht geschickt und hab ihm gesagt, wie der Spieler heißt. Zunjic, würde ich es aussprechen. Kommt aus Russland von Kuban, irgendwas. Ja, habe ich gesehen und ich habe auch dieses tolle Bild gesehen, wo er sich so mit dem Rücken zur Kamera dreht. Hast du das auch gesehen? Nee, soweit bin ich ja noch gar nicht. Ich habe nur auf Twitter gelesen, dass der Deal jetzt fix ist. Ja. Der soll auch nicht schlecht sein, der Typ, müssen wir mal abwarten. Und was mich viel mehr geschockt hat, ist, dass Kostic noch unbedingt weg will vor Montag. Das wäre nicht so gut für den VfB. Das stimmt also, natürlich. Es wird auch noch eine Menge passieren. Also leider. Ich meine, alleine das De Bruyne-Thema wird uns bis Montag einschließlich noch verfolgen. Es ist echt lustig, dass man sowohl in der WWE mit einem Suit dann Erfolg haben kann als Sheamus und dann immer noch beim VfL Wolfsburg dann als Ginger 75 Millionen Euro Ablöse bringen. Hut ab. Wenn ich James De Bruyne wäre, würde ich als allererstes, sage ich dir ganz ehrlich, meinen Rames Berater... Rames De Bruyne wäre, würde ich zuerst mal meinen Berater entlassen. Denn, also, ich meine, das ist doch so offensichtlich, dass der Junge nicht gut beraten ist. Alles, was da gerade abläuft... Ja. deutet eigentlich darauf hin, dass unterm Strich, egal welche Entscheidung getroffen wird, sie nicht für den Spieler getroffen wird, also zugunsten des Spielers, sondern dass alle sich möglichst die Taschen vollhauen wollen. Und De Bruyne wirkt da wirklich wie so ein kleiner Junge, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Wahrscheinlich ist es auch so. Das Schlimme ist, er sieht ja auch noch aus wie dieser kleine Junge. Ja. Ne? Und ich meine, da kann er ja nichts für, er ist ja ein begnadeter Fußballer, da kann man ja nichts gegen sagen. Aber diese Falschberatung an Spielern, die hat ja noch weitere Kreise heute gezogen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit Son von Bayer Leverkusen, der jetzt bei Tottenham Hotspur im Gespräch ist für 30 Millionen. Angeblich ist er gewechselt. Also das angeblich hat, ist es ja, schon durch, ja, genau. Man weiß es heutzutage nicht. Ja, und das kann mir doch auch keiner erklären. Also das sind, besonders bei solchen asiatischen Spielern habe ich immer das Gefühl, dass das charakterlich gesehen sehr, sehr sensible Spieler sind. Und wenn die so hin und her gehandelt werden, dann, ich habe da immer so ein Geschmäckle bei. Ne? Vor allem, Son ist gesetzt, hätte in der Champions League auch bei Leverkusen spielen können. Jetzt mit Tottenham ist halt nichts mit Champions League. Das ist merkwürdig, dass der Spieler sich dann für diesen Schritt jetzt jedenfalls entscheidet. Vor allem, wenn man mal sieht, dass Leverkusen eigentlich eine gute Truppe hat und sich vielleicht sogar eine Bundesliga-Hoffnung machen könnte, sag ich mal, um den Titel mitzuspielen, wenn alles perfekt läuft. Auf jeden Fall. Und das Krasse daran ist ja auch dann, dass so ein Son dann ja nicht dieses Argument, sportliche Perspektive anbringen kann. Denn da geht es dann wirklich rein ums Geld. Scheint und so. Nichts anderes. Ne? Und natürlich will der Berater das auch unbedingt haben, weil der Berater mit Sicherheit, mit einem hohen Prozentsatz, keine Ahnung, was da bezahlt wird, aber ich denke mal mit 20% am Handgeld bestimmt beteiligt wird. Ja, jetzt hat Leverkusen sich Heuberg vom FC Bayern ausgeliehen als Ersatz für Son. Das ist Kampel soll noch kommen, habe ich eben gehört. Auch noch, also das ist natürlich jetzt auch wieder ein Risiko für Leverkusen, da neue Spieler integrieren zu müssen. Wobei ich, glaube ich, mit Heuberg als Leverkusen-Fan ganz zufrieden wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da gibt's Schlimmeres, was passieren kann. Poccio, jetzt geht's hier bald los. Ich gehe einfach mal ganz schnell noch hier die Lostöpfe durch. Das könnte ja gleich noch ganz interessant werden, vor allem für deine Truppe. Also, das wird hart. Aber ganz ehrlich, wir sind ja im Lostop 4, wenn du es gleich durchgehen willst, gerne. Es können nur harte Brocken kommen, aber man stelle sich doch mal eine Gruppe vor, in der Gladbach auf Position 4 ist und davor dann steht AS Rom, Manchester United und Real Madrid. Also was willst du denn als Fan mehr? Das stimmt. Wenn du einen Karten kriegst, dann hast du ein großes losgezogen. Wenn nicht, dann ist ein bisschen doof. Dann guckst du es dir halt beim Public Viewing neben dem Stadion, im Hockeystadion an. Was sie cool gemacht haben jetzt, oder was sie verändert haben bei der Champions-League-Auslosung, ist ja, dass, also früher war es ja so, dass im ersten Topf die bestgerankten Vereine immer waren und es war dann oft so, dass mehrere italienische, spanische oder englische Teams im ersten Topf waren. Und das hat Michel Platini ja jetzt umgeändert. Es dürfen jetzt keine zwei Vereine aus dem gleichen Land im ersten Lostopf sein. Deswegen ist Madrid als Nummer 1 der UEFA-Rangliste auch in Topf 2. Also das finde ich eigentlich ist eine interessante Änderung, die, glaube ich, dazu führt, dass vielleicht auch kleinere Teams. Obwohl, wenn ich es mir so recht überlege, dann ist es benachteiligst du eher die kleineren Teams, oder? Wenn du dann die Sache ist, wenn man in der Champions League von irgendwas spricht, ich finde, da gibt's so eine Art kleinere, größere Teams nicht. Es gibt halt diese Fat Four, um sie mal so zu nennen, wahrscheinlich, die da irgendwo richtig weit nach oben kommen und immer ins Halbfinale beziehungsweise Finale kommen, wo auch eben der FC Bayern zugehört. Aber diese kleineren Teams, ob die jetzt mit zwei oder mit nur einen attraktiven Mannschaft in der Gruppe spielen, da finde ich es eher besser, dass sie diese Underdog-Rolle haben. Und da hat dann das Reformmonster Platini dann auch schon wieder ein bisschen zugeschlagen. Ne? Na, gucken wir mal, wie sich das dann auswirken wird auf die heute gelosten Gruppen. Also Lostopf 1, Barcelona als Champions-League-Sieger natürlich gesetzt, Bayern München, FC Chelsea, Benfica Lissabon, Paris Saint-Germain, Juventus Turin, Zenit St. Petersburg, vielleicht ein bisschen überraschend, aber die profitieren natürlich von dieser neuen Zuteilungsregel. Und der PSV Eindhoven, auch der profitiert davon, dass Real Madrid und andere große Vereine wie Atletico nicht im Topf 1 vertreten sind. Das bedeutet, hier wird definitiv, Poccio, das ist jetzt eine riesen Überraschung für dich, eine Mannschaft auf euch treffen. Oder vielleicht gibt's noch irgendwie so Backstage und Run-In und Topf 2, Real Madrid, Atletico Madrid, FC Porto, FC Arsenal, Manchester United, da sind wirklich echt Schwergewichte mit dabei, du. Aber hallo, ey. FC Valencia, dann unsere deutsche Mannschaft, Bayer Leverkusen und Man City. Holy shit, also Top 2 ist fast, würde ich sagen, besser als Top 1, wenn ich mir das so durchgucke. Top 3, Schachtar Donetsk, FC Sevilla, oh, die sind ja auch noch dabei. Und dann, oh, Pacho, für euch kann es echt übel ausgehen. Sehe ich gerade, wenn du da so Man City, Sevilla und Barcelona zugelost bekommst. Weiß ich gar nicht, ob man da... Muss man da antreten eigentlich? Oder kann man auch sagen, lass mal? Ich weiß nicht, ob man muss, aber da wird auch das erste Los schon gezogen. Oh, es geht schon los, ja, ich sehe es. Ist das die Gruppe A jetzt hier gleich? Hast du das so ein bisschen verfolgt? Nee, um ehrlich zu sein, nicht, aber der macht natürlich als erstes direkt der FC Barcelona gelost. Ah, das ist eine Sache. Der Champions League-Verteidiger. Barcelona hat sich ja nicht verstärkt in der Sommerpause. Ja, auch hier schlägt mein Fachwissen wieder zu. Und ich gehe davon aus, dass jetzt direkt. Was wird denn jetzt gezogen? Die Gruppe oder der erste Gegner oder die nächste Mannschaft für Gruppe B? Wahrscheinlich die Gruppe, wa? Schauen wir mal, weil das wird ja jetzt wahrscheinlich grafisch dann auch irgendwie dargestellt werden. Fast so spannend wie ein Drittligaspiel. Ja. Gruppe E! Ach, wir kommen jetzt in die Gruppe E, guck an. Ja, dann kann die Sendung der Gruppe E ist der FC Barcelona. Ja, könnte jetzt eine lange Sendung werden. Wenn das könnte so eine lange Sendung werden, das ist richtig. Aber gut, sei es drum. Ja, aber du hast natürlich recht. Also ich würde sofort mit dir tauschen, egal was für eine Todesgruppe Borussia Mönchengladbach bekommen würde. Ich würde sofort mit dir tauschen, gar keine Frage. Also, ja, es ist einfach unfassbar, diese Art und Weise, jetzt mal dieses große Konzert mitzukriegen und alleine jetzt Teil dieser Auslosung zu sein. Und als ich heute im Laufe des Tages dann die Twitter-Bilder gesehen habe und so dazu, das ist schon als Fan echt ein ganz besonderer Moment. Ja, ach, wie schön war das, als wir hier in Stuttgart auch noch in der Champions League vertreten waren und Manchester United besiegt haben zu Hause. Ich werde es nicht vergessen, ich habe im Kino gearbeitet und habe am Radio mitgefiebert und bin, als das Tor gefallen ist durch diesen Ungarn, dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe, bin ich auf die Straße rausgerannt und habe mich gefreut. Benfica kommt in Gruppe C. Kann man hier noch vermelden? Die Frage ist, ob das irgendjemanden interessiert, weil ich gehe natürlich davon aus, dass die meisten, wenn sie unsere Sendung hören, eh schon wissen, welche Gruppen gelost wurden. Ich glaube eher, dass es auch wirklich daran liegt, die Reaktionen da wahrzunehmen. Es ist jetzt natürlich schwierig, dann bei dieser Art von Losung irgendwie jetzt unglaubliche Emotionen aufzubauen. Aber da ist der FC Bayern München und da sind die Emotionen. Ja, jetzt natürlich, kann ich mir vorstellen, wird in Hannover wird wirklich die Pfanne fallen gelassen in diesem Moment. Und ja, die stellen doch noch Rattenkacke auf, oder? Und mit Spannung wird jetzt die Gruppe erwartet. Denn das ist natürlich schon ein erstes Indiz dafür, auf wen die Bayern dann im Achtelfinale im Möglichen treffen können. Richtig, richtig, ja. Also wenn man dann hin und her rechnet. Jetzt pass auf, Gruppe A. Ich tippe mal Gruppe A für die Bayern. Ich sag B wie Bayern. Oh, das wäre natürlich... Es ist F! Ich hab's gesehen! Maldini hat hier schon vorher das so ein bisschen verraten. Oh, das ist dann... Also, ist das dann A gegen B, C gegen D? Weißt du das, wie das abläuft? Kann ich dir gar nicht sagen. Ist mir aber schlecht mit E gegen F. Ja, dann sollten die Bayern möglichst Erster werden und Barcelona nicht Zweiter. Oh, das geht nicht auf. Ja. Das geht nicht auf, das Ding. Es gibt gleich, da haben sie noch einen Klebestreifen dran gelassen, also die im Hund. Aber nur so ein Stück vom Tesafilm, ne? Absolut. Ich mach mal nochmal weiter hier bei Top 3, solange Chelsea. FC Chelsea da gezogen wird. Genau. Schachtar Donetsk habe ich gesagt. Sevilla, Olympique Lyon, Dynamo Kiew, Olympiakos Piräus, ZSKA Moskau. Ich glaube, Olympiakos Piräus muss das komplette Geld, was sie da einnehmen, direkt eigentlich an den Start abdrücken, oder? Also kann eigentlich nicht sein, dass da... Alle 20 Euro die Spieler. Ja. Dürfen sie einmal die Runde durch den McDrive machen und das war's. Absolut. Die nächste fast deutsche Mannschaft, Galatasaray Istanbul. Ja. AS Rom. Und, oh, jetzt guck mal kurz. Wo geht's für den FC Chelsea hin? Gruppe G. Der G-Punkt ist getroffen. Schön. So, der vierte Lostopf. Bate Borisov, die kennen wir natürlich noch. Die haben ja damals, glaube ich, für die Überraschung gegen die Bayern gesorgt. Genau, die haben auch die Bayern mal besiegt, richtig. Platz 63 der UEFA-Rangliste, sehe ich. Borussia Mönchengladbach, Pocho, ist Platz 64. Ja. Ja, hinter Bate Borisov, also da geht noch was, glaube ich. Champions League-Finalist Juventus Turin wurde als nächstes gezogen, kann ich vermelden. Wolfsburg noch hinter Gladbach. Überrascht mich ein bisschen, aber Gladbach hat Europa League gespielt, deswegen haben sie da ein paar Punkte sammeln können. Dynamo Zagreb, Maccabi Tel Aviv, habe ich so ein bisschen angeguckt. Ist fast verwunderlich, dass so eine Mannschaft in der Champions League spielen kann. AA Gent und Malmö FF und FK Astana. Also Malmö habe ich mir auch angeguckt. Ich glaube, das wären interessante Spiele. Wird Malmö eigentlich von diesem Präservativhersteller gesponsert oder warum heißen die FF? Ich benutze keine, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob da irgendwie eine Verbindung besteht. Aber es kann natürlich sein. Hast du dir irgendwelche Champions League Quali-Spiele angeguckt jetzt? Nein, um ehrlich zu sein, nicht. Also es ist im Moment arbeitstechnisch echt sehr schwierig, weil ich oft erst um 10, 11 Uhr zu Hause bin und dann auch nicht mehr wirklich Lust habe, mich da hinzusetzen und mir Malmö FF gegen Odense BK anzugucken. Aber sag mal, das war Celtic. Ja, ja, gut. Oder Celtic. Aber Celtic ist ein toller Club, Schottland ist ein tolles Land, hätte ich gleich machen sollen. Ja. Es war eine geile Stimmung in Malmö und ich habe mir natürlich Leverkusen angeguckt gegen Lazio. Ein bisschen enttäuscht war ich gestern von Lazio Rom, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh ja, ja. Da habe ich mir schon ein bisschen mehr erhofft, aber ich bin natürlich froh, dass Leverkusen weitergekommen ist. Hast du gesehen, wer jetzt in Gruppe H gelost wurde? Welche Mannschaft? Nee. Eindhoven? I don't know. Ist das nicht bei dir gleich um die Ecke? Was, Eindhoven ist nicht so weit weg, ja, aber es ist ja tiefer in Holland drin, als man denkt. Also ich brauche, bis zur Grenze brauche ich ungefähr, je nach Fahrstil, zwischen 15 und 25 Minuten. Gut, also von da ist es nicht so weit. Jetzt kommt Eindhoven. Dann kommen die in die Gruppe B und dann hat er vorhin Paris Saint-Germain gezogen in die Gruppe H. Ja, und dann sind die Gruppenköpfe schon perfekt, ne? Und dann sieht man schon, dass diese Reform auf jeden Fall dazu führt, dass wir in jeder Gruppe den Kopf haben, wo wir eigentlich nicht mitgerechnet haben, um ehrlich zu sein, finde ich. Wenn du jetzt eine Gruppe aussuchen dürftest, welche würdest du denn gerne haben? Von diesen ganz großen Clubs, sage ich jetzt mal. Also wie ich eben gesagt habe, ich fände so eine Todesgruppe, wo du wirklich drei Gegner hast, wo jeder sagt, ach, das kann sowieso nichts werden. Ich fände das gar nicht so schlimm. Ja gut, jetzt geht's schon weiter. Nee, Moment mal, irgendwas muss ich jetzt hier ausgelassen haben. Jetzt wird erst Paris gezogen. Ich habe die Gruppen mir selber schon fertig eingeteilt, kann man sagen. Gott sei Dank. Nee, Quatsch. A fehlt ja noch, ganz genau. Ja, wer ist denn in Gruppe H gelost worden? Welche Mannschaft? Zenit St. Petersburg? Ja, richtig. Zenit St. Petersburg ist in Gruppe H gelost worden. Das ist ja schön. Jetzt ist also PSG in Gruppe A, wenn ich das richtig gesehen habe. Und Zenit ist in Gruppe H. So. Muss ich mir alles notieren, sonst blickt er da keine Sau mehr durch. Aber der Peter Schmeichel hat auch einen Anzug, der vom Mars kommt, oder? Also meine Fresse, ey. Ja, es sieht nicht so aus, als ob der sich beim C&A die Anzüge einkauft. Nee, wenn du halt vergleichst mit dem Herrn, mit dem vollbärtigen Herrn, der gerade die Bühne verlässt, ich weiß nicht, wer es war, der hat natürlich einen billigen Anzug. Heribert Fassbender, erkennt man doch sofort. Ja, Namen allerseits, richtig. Ja. So, Pocho, das ja, musst du wissen. Wir können noch mal ganz kurz, weil jetzt ist hier wieder eine kurze Unterbrechung, in die Bundesliga zurückspringen, denn ich wollte noch was bezüglich Borussia Mönchengladbach anmerken und dir eine Frage stellen. Mhm. Du hast ja gesagt, die Defensive bei Gladbach, die macht dir aktuell noch so ein bisschen Sorgen. Ihr habt da junge Leute, die können sich mit Sicherheit auch noch weiterentwickeln. Zwei wichtige Abwehrspieler fehlen euch zurzeit verletzt. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass man im Sturm vielleicht ein Problem bekommen könnte, dass der Drimmitsch nicht der allergeilste Stürmer ist, sage ich jetzt mal. Gut, siehst du das ähnlich? Das Problem ist, ich möchte und kann das jetzt noch gar nicht richtig beurteilen. Es wirkt auf jeden Fall in den ersten zwei Spielen so, als ob er sich noch gar nicht da zurechtgefunden hat. Da gebe ich dir recht, weil er auch wirklich im Spiel nicht auffällt. Dann fällt dann eher ein Stindl oder sowas auf, der auch frisch gewechselt ist. Mhm. Natürlich muss man vielleicht auf jeder Position sogar nochmal nachbessern, sowohl in der Defensive als auch im Mittelfeld, als auch im Sturm. Aber es ist natürlich dann auch die Frage, ob du jetzt so kurz vor Toreschluss noch den Spieler bekommst, der dir ad hoc weiterhilft. Ja, das ist sowieso, ich denke mir auch mal, die Spieler, die du jetzt noch verpflichtest, sind A, die Spieler, die keiner wollte, oder B, die Spieler, die der Verein, der den Spieler jetzt abgibt, nicht mehr will. Also außer es ist jetzt sowas wie De Bruyne, aber ist relativ ausgeschlossen, glaube ich, dass Gladbach dann noch mit einsteigt in den Transferpoker. Aber gehe auch nicht davon aus. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, so kurz vor Toreschluss dann noch auf dem Transfermarkt zu wildern. Ist für mich auch immer so ein kleines Zeichen, dass du im Vorfeld als Manager und auch als Trainer deine Arbeit nicht richtig gemacht hast, weil der Transfer jetzt beim VfB zum Beispiel, ja, das kann mir ja keiner sagen, dass man diesen Transfer nicht hätte vorher tätigen können und den Spieler schon in der Vorbereitung mit einbinden hätte können. Das hätte dem Verein gut getan und hätte vielleicht auch, müssen wir abwarten, wie gut das Spiel jetzt ist, dazu führen können, dass der VfB eben nicht so viele Gegentore bekommt. Und bin immer ein bisschen skeptisch, wenn es darum geht, Spieler ganz kurz vor Toreschluss noch zu verpflichten. Das ist richtig, das ist auf jeden Fall richtig. So, jetzt geht's zum Pot 2, das heißt, es werden diese Teams, die jetzt gezogen werden, auch wieder einzeln gezogen, danach wieder der Gruppe zugewiesen durch einen zweiten Draft. Das heißt, jetzt werden schon die Paarungen gelost, wo man vielleicht schon diesen ersten Aha-Effekt hat. Und Leverkusen ist mit dabei. Und Leverkusen ist dabei, jawohl. Vielleicht jetzt schon im ersten Bällchen, um es mal so zu nennen. Auch schön, diese Bällchen, ne, mit diesem Blau dran und so. Das haben sie toll gemacht. Also, ja, was ist Gibraltar? Nee, Atletico Madrid. Ist Gibraltar, die Nationalmannschaft von Gibraltar, spielt in der Champions League nächstes Jahr. Ich freue mich schon so sehr, wenn dann 2017 bei der Auslosung Red Bull Salzig gezogen wird. Sehr schön, ja. Ja, da freue ich mich. Die neuen Chips aus Salzburg. Ja, das wird natürlich toll. Als Meister dann zum ersten Mal dabei. Ja. Ah, schön. Mit Jürgen Klopp als Trainer. Hast du ja gehört, Ralf Rangnick kann sich das vorstellen. Hat der Jürgen Klopp ein Glück? Oh, Gruppe C. Das ist Benfica. Oh, da haben sie aber Glück gehabt, Atletico. Würde ich mal so sagen, oder? Ich würde auch mal sagen, dass von den beiden Vereinen auf jeden Fall da Atletico die Nase vorn haben sollte. Mhm. Alleine wegen dem Trainer. Wer spielt denn eigentlich Bekanntes bei Benfica? Weißt du das? Ich kenne da jetzt auf Anhieb niemanden. Auf Anhieb fällt mir auch niemand ein. Nee. Ich guck mal nach. Jetzt gezogen, auch wieder so ein deutsches Team. Stimmt, Mertesacker immer noch verletzt, muss man sagen. Fehlt natürlich hinten in der Abwehr. Wie ist Arsenal gestartet? Hast du das so ein bisschen mitverfolgt? Wenig. Also ich weiß, dass sie auf jeden Fall nicht so schlecht gestartet sind, sonst wäre wahrscheinlich mehr in der Presse davon gewesen. Das Problem jetzt in den Anfängen der Liga ist halt, dass auch viele Spieler und viele Mannschaften sich halt noch finden müssen. Und da gehe ich, also bis zum dritten, vierten Spieltag oder nach dem vierten Spieltag gehe ich eigentlich nicht von irgendeiner Bayern! Jawohl, das sieht dann natürlich schon ganz schön aus, muss man sagen, wie es ist. Ist ein alter Bekannter. FC Bayern München. Gab's schöne Achtelfinalduelle. War das beides mal Achtelfinale für Bayern? Ja. Und Arsenal konnten die Bayern ja auch schon mal besiegen. In München hat Arsenal gewonnen. Kann ich mich daran erinnern. Ich kann mal nachreichen, Arsenal ist wirklich nicht besonders gut gestartet. Die haben nur 4 Punkte aus 3 Spielen. Das ist natürlich auch enttäuschend. Das ist nicht so gut. Jetzt kommt Man United, die sich natürlich viel vorgenommen haben mit Sebastian Schweinsteiger, der gestern im Qualifikationsspiel ein Tor vorgelegt hat. Ja, das auch. Und auch so meiner Meinung nach sehr stark da angekommen ist. Ich weiß nicht, ob du von dieser Aktion mitbekommen hast, mit seinem Trikot, mit der Nummer. Nee, vielleicht, Der hat ja jetzt die 31, wie auch beim FC Bayern, und war aber vorher angekündigt mit der Nummer 23. Und dann gab es halt Fans, die schon sich ihre Trikots haben beflocken lassen mit der 23. Und einer hat halt via Facebook wohl geschrieben, dass er das total kacke findet, dass er sich sein letztes Geld zusammengespart hat, um sich dieses Trikot beflocken zu lassen. Und hat dann via Facebook das an Sebastian Schweinsteiger näher getragen. Und Schweinsteiger hat darauf reagiert, hat ihm also ein Trikot zukommen lassen mit seiner Unterschrift und der neuen Nummer drauf und hat noch 10 Trikots dann für karikative Zwecke zur Verfügung gestellt. Also man sieht, der Junge kommt auch auf jeden Fall da schon an. Das ist so ein Publikumsliebling, der Basti. Also wirklich, wir können vermelden, Eindhoven hat Man United in die Gruppe gelost bekommen. Sehr interessantes Spiel, besonders aufgrund der Fanlager. Oh ja, da könnte es zur Sache gehen. Da könnte es richtig zur Sache gehen. Ja. Und in Gruppe G bekommt es Chelsea mit Porto zu tun. Könnte auch ein interessantes Duell sein, vor allem mit Mourinho als Trainer an alter Wirkungsstätte. Ganz genau das. Und auch mit Porto die Champions League wollen. Ne? Oh ja, jetzt Real Madrid. Heidenei, wie wir hier bei uns sagen. Es kann nur Gruppe A oder Gruppe D werden. Also entweder PSG gegen Real Madrid, hätte ich Bock drauf. Fast sogar mehr als, doch, ich will Gruppe A für Real Madrid, weil Juve macht mir nicht so an, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann eher Paris und als direktes Top-Duell dann auch, ne? Ja, das wäre schon mal toll. Gucken wir mal. Jawohl! Und da haben wir's. PSG und Real Madrid. Letztes Jahr war PSG mit Barcelona in einer Gruppe, oder? Ja. Oder war das mit Real Madrid letztes Jahr? Ich meine mit Barcelona, ich bin mir aber auch nicht mehr sicher gerade. Ja, wir haben es ja völlig ignoriert, weil das natürlich eigentlich nicht die Teams sind, die uns was angehen, denn wir sind Traditionsfans und scheißen auf diese ganzen Tortenclubs. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist in der französischen Liga? Dass Paris da mit ihrer, kann man fast schon sagen, ja, relativ exzessiven Art, Geld auszugeben, dafür sorgt, dass auch die anderen Vereine eher mal ein bisschen mehr Geld ausgeben. Es gab ja jetzt einen Transfer, wer ist jetzt zu Monaco gegangen? Wie du jetzt das mitbekommen, heute habe ich das erst gelesen, von Real Madrid ist irgendeiner zu Monaco gegangen. Was der? Ich glaube, es war der, ja. Also das finde ich eigentlich wiederum dann ganz interessant, dass das dann auf andere Clubs abfärbt. Die wollen natürlich dann mithalten, sage ich jetzt mal, und verpflichten dann vielleicht auch den ein oder anderen Spieler, den wir uns so nicht in der französischen Liga hätten vorstellen können. Ich glaube, das liegt auch in erster Linie daran, dass natürlich die französische Liga durch Vereine wie PSG und so weiter und Monaco halt irgendwo auch mehr Geld zur Verfügung hat, sei es durch Fernsehgelder oder andere Sachen. Jetzt Man City gegen Juve, ja, große Gruppe D, auch nicht so verkehrt. Ja, das ist jetzt bin ich mal gespannt, Potsch, es wird natürlich eine riesen Überraschung geben, wer in Gruppe E gelost wird zum FC Barcelona, nämlich unser deutsches Team. Bayern 04 Leverkusen, das ist nicht das leichteste Los, ne? Aber wenn es einer schafft, ja, dann ist Roger Schmidt. Ja. Also der schafft das, da bin ich mir ganz sicher. Er hat ja auch den Pokal für Scheißfrisur schon sicher. Also ja, ich sag mal so. Mir entfolgen ja schon Leverkusen-Fans, weil ich ja anscheinend über Roger Schmidt so sehr hergezogen habe. Er soll es nicht persönlich nehmen, aber die Frisur ist echt scheiße. Also da bleibe ich bei. Ich mag den. Ich bleibe auch dabei. Die Frisur ist nicht, ja, ist nicht gerade die geilste. Da gebe ich dir absolut recht. Aber also ich mag den irgendwie. Kann ich dir nur so sagen. Bin ja ein ganz komischer Typ in der Hinsicht. Aber mir ist Rudi Völler in letzter Zeit so unsympathisch geworden. Wie sieht denn das bei dir aus? Jetzt muss ich mal überlegen. Ja, also der hat immer so Phasen, wo ich den eigentlich ganz cool finde. Und dann, gebe ich dir recht, dann hat er so eine komische Art, so eine oberlehrerhafte Art. Ja, ja, ne? Genau. Und dann geht er mir auch so ein bisschen auf den Sack. Da gebe ich dir schon recht. Ja, aber mein Gott, da müssen wir drüber hinwegsehen, Pocho. Da darfst du dich dann auch nicht so festbeißen in ja, solchen Sachen. Lass einfach mal fünfe gerade sein. Ja, schön. Würde ich vorschlagen. Ich versuche hier gerade krampfhaft herauszufinden. Oh, jetzt kommt Puyol, ja? Kommt da? Ich glaube, Puyol kommt. Boah, vielleicht mit neuer Frisur, ich bin so gespannt. Oh, ich fände es schön, wenn er immer noch die Haare so hätte. Meinst du, das sind Naturlocken? Natürlich sind das Naturlocken. Wie kannst du Carlos Puyol in Frage stellen? Also sag mal. Das ist, wenn Carlos Puyol jetzt auch mit kurzer Frisur rauskommt, dann ist aber hier schon Holland in Not. Das muss ich auch mal sagen. Nicht, dass er aus Versehen hier den Nürnberger rausschicken, der auch für seine Frisur bekannt war. Pinola. Ach, Pinola, ja. Klingt ja auch ähnlich. Nein, er sieht immer noch so ungepflegt aus wie eh und je. Und Alter, letztes Jahr waren tatsächlich Barca und Paris in einer Gruppe. Also wieder spanisch-französisches Duell. Und ja, Paris hat auch nochmal aufgerüstet. Ich glaube schon, dass die sich auch nochmal so ein bisschen was ausrechnen dieses Jahr in der Champions League. Ja, es ist ja auch die einzige Möglichkeit, diesen Verein noch weiter international bekannt zu machen, was ja auch für einen Verein mit diesen Investitionen, die da geleistet werden, unglaublich wichtig ist. Ne? Völlig irre. Völlig irre, wenn man sich überlegt, vor 10 Jahren Paris Saint-Germain durchsetzt mit Nazis, war ein ganz schlimmer Verein und der hat ja komplett sein Gesicht verwandelt sozusagen. Und du, das gibt's in Frankreich meiner Meinung nach aber sehr oft, dass diese Vereine so oder diese Top-Vereine so stark kippen. Ich denke immer noch in Frankreich, dass Olympique Marseille ein Top-Verein wäre. Weil ich immer noch Rudi Völler spielen sehe und sowas. Aber das ist jetzt seit Jahren nicht mehr der Fall. Der Königstransfer ist natürlich ganz klar Kevin Trapp, der zu Paris Saint-Germain gegangen ist. Aber jetzt mal im Ernst. Da wäre ich auch hingegangen. Wenn man absolut. Ein Angebot macht. Ja, sie haben, wenn ich in Paris arbeiten darf, da wahrscheinlich noch richtig viel Geld verdiene. Also bitte. Ich glaube, Paris hat in diesem Sommer dafür gesorgt, dass Chris einmal ganz tief durchschnaufen musste, als bekannt gegeben wurde, dass André Di Maria dahin wechselt. Ich glaube, da hat sich unser alter Freund schon Hoffnungen gemacht, dass der FCB zuschlagen könnte. Aber ich glaube, er ist sehr glücklich mit den Verpflichtungen, die er gemacht hat. Auch mit der heutigen Vertragsverlängerung von Thiago. Ja, das. Ich glaube, da hat er auch seine Finger mit im Spiel. Spielt er überhaupt noch Fußball, Thiago, oder hat er jetzt direkt irgendwie? Ich glaube, der macht jetzt die C-Jugend von Bayern. Olympiakos Piräus, guck mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, die kommen in eine Extragruppe. Die kommen in so eine Gruppe, wo man sich schämen muss. Aber guck mal, weil sie alle dick sind, die Griechen, ne? Ja, genau, um hier mal ein paar Vorurteile zu bedienen. Ja. So sieht ziemlich mal aus. So, jetzt bin ich mal gespannt. Es könnte ja wieder interessant werden für uns als deutsche Fans. Gruppe F und E sind mit deutschen Mannschaften bereits besetzt. Und es geht in Gruppe F. Bayern. Ein schönes Los, denn meiner Meinung nach mit eins der schwächeren Teams, um es mal so zu nennen. Das schon, aber ich glaube, es ist immer unangenehm, in Griechenland vor diesen fanatischen Kaputten, möchte ich fast schon sagen, auflaufen zu müssen. Ich fände es schön, wenn Angela Merkel mit ins Stadion fliegt. Aber es hätte schlimmer kommen können. Wie gesagt, für mich eine der Mannschaften schlechthin in Lostopf 3 ist der FC Valencia. Das ist für mich, glaube ich, hier das Schwergewicht im dritten Lostopf, oder? Würdest du sagen? Ja, wobei Valencia ja auch so ein bisschen ein Enfant terrible ist, um mal wieder mein Lieblingswort zu nennen, was so die Leistungen angeht. Denn manchmal hat man das Gefühl, das ist ein Team, das auf jeden Fall mit sogar bis ins Finale gehen kann und dann spielen sie und verlieren sang- und klanglos. Zweimal Champions League gewonnen. Europapokal. Darf man nicht von der Euroleague. Wer ist jetzt in Gruppe B gekommen? In Gruppe B ist gekommen, dass sie auch da immer das Moskau. Ja. Moskwa. Guck mal, wie schön es da steht. Ja, noch darf man da hinreisen ohne Visum. Ja. Was ist da los in Russland? Das ist die Frage, Potschut. Also wir beide als Russlandversteher. Als sozusagen das Proletariat im Podcast ja. Aber was ist da los? Man muss die Russen enger an uns binden. Ich bin auch dafür, dass man. Oh, jetzt kommt Sevilla. Hier, also ich will nicht von einem Geheimtipp reden. Ich will wirklich, so weit will ich nicht gehen. Aber Sevilla ist eine Mannschaft, auf die freue ich mich in dieser Champions League-Saison. Und es hat auch viel damit zu tun, wie die dieses Supercup-Finale gespielt haben. Dieses legendäre mit, weiß ich nicht, gefühlten 36 Freistoßtoren in den ersten drei Minuten. Ich bin richtig gespannt jetzt. Jetzt bin ich gespannt. Wurden sie schon in Gruppe D? Oh, okay. Gruppe D. Das ist eine richtig harte Gruppe. Also das wäre jetzt zum Beispiel so eine Gruppe. Ja. Da möchte ich nicht unbedingt rein. Ich sag dir auch ganz ehrlich, sind jetzt aber auch dann da nicht. Gut, Man City, ja, das ist schon eine gute Mannschaft. Aber dennoch würde man sich, glaube ich, in Gladbach eher sowas wie Barca oder Real wünschen. PSG und Real, das wäre eigentlich eure Gruppe. Ja, das ist eure Gruppe. Kragenweite. Ja. Ja. Dynamo Kiew, die Ukraine, wäre natürlich jetzt schön, wenn die in die Gruppe H gelost werden würden und dann gegen Zenit St. Petersburg vielleicht dann. Oder in die Gruppe B zu ZSKA Moskau, ne? Oh, stimmt, ja. Nee, da geht's ja gar nicht mehr. Die sind ja schon zu dritt in der Gruppe B. Ja, richtig, sind ja schon zu dritt. Ja, dann nach St. Petersburg, sehe ich genau. Das kann ich mir richtig schön vorstellen, wie man da dann in Ritterrüstungen antritt gegeneinander. Oh, Michel Platini, sag ich schon. Paolo Maldini hat die Kugel fallen lassen. Das unbedingt bei diesem Spiel und es ist Gruppe G. Ah, ist ja auch ein russischer Verein, FC Chelsea. Ja. Also von daher passt es wieder. Ja, die Gruppe geht, würde ich fast schon sagen. Porto ist aber immer unangenehm. Ist aber von der Reisestrapaze natürlich sehr immer groß, ne? Also so ja, ein russischer Verein dabei. Muss der mal einen Hubschrauberflug spendieren. Ja, schön mit der CA-53 Dienstmaschine. Ja. Geht's da los. Schachtja Donetsk, nochmal ein Team aus der Ukraine. Das ist so, also könnte ich mir gut vorstellen, und das wäre für Leverkusen, glaube ich, auch gar kein so schlechtes Los, dass die jetzt in der Barca-Leverkusen-Gruppe landen. Und es ist keine leichte Aufgabe, da zu gewinnen, aber ich habe mir auch von denen das Qualifikationsspiel gegen Basel angeguckt, kannst du schaffen. Aber Paris und Real sind damit schon fürs Achtelfinale gebucht, glaube ich. Ja, so kann man sagen. Ne? Ich meine, die stehen in Schachtja meiner Meinung nach auch wirklich nicht das schlechteste Team, durchsetzt mit Brasilianern jahrelang, aber nicht unbedingt auf einer Augenhöhe mit den beiden anders genannten Vereinen. Ja, außer es gibt halt einen üblen Ausrutscher, aber man kann sich nicht vorstellen bei Real und bei PSG. Also und jetzt Galatasaray. Oh, da wird der Poldi ganz genau hingucken. Oh, da möchte ich bitte auch nicht mit in die Gruppe. Mit Galatasaray? Ja. Da geht's aber rund bei euch im Stadion. Ja, da geht's rund, aber da geht's richtig rund dann. Da hätte ich aber Bock drauf. Ich mag diese deutsch-türkischen Duelle sehr. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bist du kein Fan von diesen... Ja, jedenfalls nicht, wenn ich selber hinfahre. Also da ist die Flasche auf dem Kopf Gefahr mir doch ein bisschen zu hoch. Ach, da darfst du dich nicht so haben, Potscho. Setz den Helm auf. Ja, da geht's los. Sieht steilig aus, ne? Direkt auf dem Helm ins Stadion. Manchmal stellst du dich aber auch an. So, und es geht in... Ah, jetzt habe ich es wieder verpasst. Wir sind ja schon bei Lyon. Welche Gruppe ist denn jetzt hier für Galatasaray gelost worden? Ich habe doch hier einen völligen Zeitversatz, habe ich hier drin die ganze Zeit. Gruppe C. Ja, Benfica, Atletico, Galatasaray. Gar nicht so schlecht die Gruppe, ne? Auch alles Hardcore, richtig Hardcore-Fans. Schön. Richtig viel südliches Flair in den Spielen. Gefühlt eine ausgeglichene Gruppe. Natürlich Atletico Favorit. Aber ja, ist eine Gruppe, da kann ich mir alles vorstellen. Lyon geht in Gruppe H mit Zenit und Valencia. Auch hier ausgeglichene Gruppe, eher leichter. Das wäre vielleicht was für euch, Pocho. Ja, von den Mannschaftsnamen her sicherlich, aber wie gesagt, ich bleib dabei. Ich würde mich über eine starke Gruppe von den Namen her freuen. Roma und wieder ein römisch leverkusianisches Duell. Dieses Mal in Gruppe E. Rom, Leverkusen und Barcelona. Ja, da könnte es auch, glaube ich, einfachere Lose geben für Leverkusen. Ja. Aber man darf nicht vergessen, auch der VfL Wolfsburg und Borussia kommen noch. Also die müssen es auch nicht so leicht haben. Also wenn du ja jetzt schon mal Gruppe E und F ausschließen kannst für dich, dann bleibt ja nur noch A, B, C, D, G und H übrig. Ja. Und also es kann nicht schlimmer kommen eigentlich was. Naja, Gruppe B, Gruppe C und Gruppe H sind, glaube ich, Gruppen, die Gladbach erfolgreich abschließen kann, oder? Ja, erfolgreich ist ja dann auch eine Definitionssache, ne? Also erfolgreich ist ja je nach Gruppe schon der dritte Platz und die Qualifikation für die Euroleague, ne? Wird eigentlich die Champions League Auslosung bei euch live irgendwo jetzt beim Public Viewing zu sehen sein gerade, oder? Oh, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, so weit gehen sie ja nicht. Das Wetter ist auch sehr beschissen im Moment bei mir. Oh, bei mir scheint die Sonne 30 Grad. Ach Quatsch. Ja, wirklich. Ehrlich wahr? Nee, bei mir Regen, 20 Grad. Ich hätte gedacht, dass sie da jetzt den Bökelberg wieder aufmachen. Ja, da werden Häuser gebaut. Ja, und? Dann müssen die halt mal so lange warten. Ja, das gibt's ja nun wirklich nicht. Ja, sollen wir nochmal kurz zur Bundesliga zurückspringen? Eigentlich ist die Champions League-Auslosung dann relativ zackig hier gerade, deswegen kommen wir eh nicht zu vielen Gesprächsthemen. Vielleicht ganz kurz das Top-Duell des nächsten Spieltags. Bayern München gegen Leverkusen. Es geht ja echt schon wieder weiter. Aber wie findest du bis jetzt die Leistung der Münchner jetzt auch mit diesem Last-Minute-Sieg gegen Hoffenheim? Gut, das 1-0 für Hoffenheim ist sehr früh gefallen. Das 2-1 für Bayern fällt wieder spät. Kritiker fangen jetzt wieder an, vom Bayern-Dusel zu reden. Aber ich habe auch jahrelang davon gesprochen, aber man muss das mal wegtun, weil ein Spiel ist dann vorbei, wenn der Schiedsrichter abfällt. Punkt. Ja, und sie hätten auch schon vorher ein Tor machen müssen. Sie hätten vorher ein Tor machen müssen, genau, so sehe ich das auch. Bayern sicher in einer guten Form, vielleicht nicht in dieser starken Frühform wie zum Beispiel Borussia Dortmund zurzeit, aber denke ich auf jeden Fall im Lauf. Es sieht da natürlich auch im Moment in der Verteidigung gar nicht so gut aus bei den Bayern. Mhm. Da wird es natürlich ein bisschen schwieriger, wenn sie jetzt nur noch Dante als Innenverteidiger haben, der ja jetzt auch bei Wolfsburg, Stuttgart und Gladbach und wahrscheinlich auch beim TuS Grimmbruch gehandelt wird. Also in Stuttgart glaube ich nicht, oder? Hat man in Stuttgart auch von... Ich habe mal den Namen VfB Stuttgart in Verbindung mit Dante gehört, doch. Da hat sich irgendwer lustig gemacht. Das kann fast nie sein. Nee, also ich muss sagen, ja, Bayern spielt halt das, was ich erwartet habe, aber Dortmund überrascht mich wirklich. Also die haben so eine Art Fußball zu spielen, da würde ich jetzt als Bayern-Fan mir ein bisschen Sorgen machen, dass die Saison doch nicht so leicht von der Hand geht. Aber Pocho, jetzt geht's natürlich um alles. Jetzt geht's um alles. Jetzt wird Gladbach gelost. Die Spannung bei dir muss unerträglich sein. Es ist auf jeden Fall ganz, ganz cool. Besonders wenn ich jetzt darauf warte, dass er sie als erstes zieht. Und es ist... Er ist aber auch nervös. Er ist sehr zitterig. Kasachischer Vertreter Astana wurde gelost. Ja. Tolles Wappen haben sie aber. Sieht sehr hübsch aus. Ja, das stimmt aus wie, sieht aus wie vom letzten Eurovision Song Contest, ja, oder so. Das ist richtig, ja. Merkwürdig. Es wäre eigentlich so eine Kombi-Veranstaltung daraus, ne? Champions League Spiel und Eurovision Song Contest. Also, ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber so wie ich die Bayern kenne, wird gleich auf dem Los ein F erscheinen. Ja. Astana, na super. Hört sich irgendwie an eine Biersorte, oder? Es ist die Gruppe C! Das ist aber dann eine schöne Gruppe, also so von der Ausgeglichenheit, meine ich. Ja. Benfica, Atletico, Galatasaray und Astana, also Atletico glaube ich, aber wir gehen die Gruppen nachher mal durch und geben unsere Tipps ab für die Vereine, die da weiterkommen können, oder? Ja, gerne, sehr gerne. Oh, Patrick, ich weiß, du kannst im Endeffekt gar nicht mehr weggucken vom Bildschirm, ich kann das richtig nachvollziehen, wie das sein muss für dich. Aber es ist erstmal Wolfsburg oder Malmö, eins von beiden. Ja, weiß es ist nicht. Dann doch Malmö, ja. Malmö. Ja, wie gesagt, die Stimmung war gestern geil in Malmö. Also da hat wirklich das Stadion gebrannt. Und so gefühlt könnte das für die ein oder andere Mannschaft ein unangenehmer Gang werden nach Malmö. Aber ich glaube nicht, dass man in Malmö davon ausgeht, in der Champions League zu überwintern. Also warum kommen denn da immer wieder neue Bälle in die Gruppen Top rein? Naja, weil ja manchmal diverse Kombinationen nicht möglich sind. Genau. Richtig. Genau, ja. Und Malmö, also das ist ja Paris, Real, Donetsk und Malmö. Das ist die Champions League Gruppe A. Ja, hört sich irgendwie falsch an, oder? Finde den Fehler, wa? Ja. Das ist undankbar für Donetsk und Malmö, die dann da wahrscheinlich um die UEFA, oder ich sag immer noch UEFA Cup, Euroleague-Teilnahme spielen werden. Bate Barišov. Die alte Rechnung mit Bayern München. Ich glaube, die haben vergessen, den Gladbach- und Wolfsburg-Kugel da rein zu tun. Es wird so spannend, Pocho. Es wird so spannend. Und jetzt ist ja schon eine relativ schwere Gruppe für dich weg mit PSG und Real. Das ist richtig. Von den Namen her, klar, wäre es dir lieber gewesen, aber mal gucken, wo geht's hin? Für Bate Barišov. Gruppe E. Barca, Leverkusen, Rom, Barišov. Alles fängt mit B an, außer Rom. Und Leverkusen. Ja, so wird aus Gruppe E halt einfach die B-Gruppe. Ich glaube, jetzt kommen sie. Ich denke immer noch, dass zuerst Wolfsburg gezogen wird und würde mich, so wie es im Fußball halt immer ist, überhaupt nicht wundern. Oh, Pacho. Nee, Tel Aviv. Würde mich überhaupt nicht wundern, wenn Wolfsburg dann in die Man City-Gruppe gelost wird. Ja, und dann auch Kevin De Bruyne trifft. Ja, normal müsste es so sein. Nee, Rames De Bruyne, Entschuldigung. Er ist Rames, ja. Da musst du natürlich aufpassen, dass du dich da nicht immer mit den Namen vertust. Ja. Ich meine, Kevin heißen ja auch eine Menge Leute, ne? Und die sind ja auch mit Intelligenz meistens sehr gesegnet. Das stimmt. Vor allem die Eltern müssen wahnsinnig dämlich sein. Also alle, die unter 15 sind und Kevin heißen, müssen irgendwie, da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Also auch die Gruppe G, finde ich, bis auf Chelsea, verhältnismäßig ausgeglichen. Ja. Oder? Definitiv. Und das hat auch was mit dieser Art und Weise des Scenes zu tun. Das ist schon nicht uninteressant, muss ich dazu sagen. Doch, das haben sie gut gemacht da in Frankreich. So, jetzt. Ah, das gibt's doch gar nicht. Die beiden deutschen Mannschaften wirklich zum Schluss hier. Gent. Also, ich drückte die Daumen, dass Gent jetzt vielleicht dann doch eher in Gruppe D gelost wird. Es ist einfach Gladbach nicht zu gönnen, in der ersten Champions League Saison in so eine Scheißgruppe gelost zu werden. Komm, zieh das D da raus. Und es ist das H. Oh, Pocho. Oha. Das wäre eine schöne Gruppe für euch gewesen. Ja. Zenit St. Petersburg, Valencia, Lyon und Gent ist eine Champions League Gruppe 2015. Hätte man so auch nochmal erwähnt haben. Auch eine merkwürdige Veranstaltung. So, Pocho, jetzt wird's echt spannend. Es kann ja, wenn ich das richtig sehe, wirklich nur noch für euch richtig scheiße enden. Ja. Dynamo Dresden, das ist eine Überraschung. Dynamo Dresden kommt in Gruppe F zu den Bayern. Ja. Da gab's ja schon das Duell. Ist Karl-Marx-Stadt eigentlich dieses Jahr auch wieder dabei? Karl-Marx-Stadt ist dabei, tritt aber unter einer Maske an. Ja, okay. Was ist denn das? Dynamo Kiew? Oder was ist das für ein Dynamo denn überhaupt? Ja, yeah, Kiew. Hm? Sicher? Ja, nee, okay. Zagreb. Das ist Zagreb. Die Bayern, oh, die Bayern haben auch Glück mit ihrer Gruppe. Zagreb, Olympiakos, Arsenal und Bayern. Und die letzten zwei Kugeln sind die verbliebenen deutschen Mannschaften. Und Man City steht noch zur Debatte für Wolfsburg. Ich glaube, das war wirklich als letztes gezogen. Das ist unfassbar. So, Pocho, jetzt drücke ich dir die Daumen, dass es nicht D wird. Benfica, Atletico, nee, Quatsch, die andere Gruppe wäre Eindhoven, Man United und Moskau. Ich glaube, die müsstest du dir wünschen, oder? Ja, theoretisch schon, aber nicht vom Fahren her, ne? So, es ist für Wolfsburg die Gruppe B und damit bekommt Pocho die Todesgruppe. Das ist natürlich undankbar. Ui, ui, ui, ui, ui. Ich sehe jetzt schon in Gladbach weinende Menschen auf dem Rathausplatz sitzen. Komm, zeig's mir wenigstens mal. Da sind sie. Ich hätte jetzt natürlich gelacht, wenn sie versehentlich Borussia Dortmund drauf gedruckt hätten. Aber es ist Gladbach. Es ist Gladbach, ja. Tuchel hat heute gesagt, dass sie die Euroleague gewinnen wollen, Pocho. Ja, will er das? Hört man aus. Ich war qualifiziert dafür. Hört man aus Gladbach ähnliche Töne in Bezug auf die Champions League? Nein, aber. Ach ja. Das ist doch eine nette Gruppe, kann man auf jeden Fall nicht anders. Oh, Aber das Schöne ist, Pocho, weißt du, wenn du den Titel gewinnen willst, musst du eh alle schlagen. Also ja, von daher, warum nicht gleich? Sehr gut raus. Ja, gut. Und es ist auf jeden Fall das, was ich am Anfang gesagt habe, worauf ich mich freuen würde. Auf eine Gruppe mit unglaublich attraktiven Gegnern und, naja, ich glaube, eine viel härtere Gruppe hätte man in dieser Auslosung überhaupt nicht treffen können. Ich finde, insgesamt ist das die qualitativ, also hochwertigste Gruppe, definitiv in diesem Jahr. Also ich glaube, so für mich als neutralen Fan wird das Spaß machen, die Gladbach-Spiele mitzuverfolgen. So, jetzt gehen ich wir mal. Ich würde auch gerne zum Gladbach-Spiel gegen Man City zu Hause fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Würde ich mir sehr gerne angucken. Na, hol dir schon mal so ein Zelt, dann kannst du dich jetzt vors Kartenhäuschen legen. wenn es dann losgeht. Ich habe ja Kontakte, so ist das ja nicht. Also, ja, natürlich hast du Kontakte. Mein Onkel ist ja im Bauausschuss in Gladbach und von daher ist das, nee, ist wirklich wahr und dann geht das ganz gut. Ja, wenn das da so läuft wie in New Jersey oder New York, sind die natürlich, die in der Baubranche vertreten sind, diejenigen, die am meisten, sage ich mal, von ihren Beziehungen profitieren können. Absolut, ja. So, also Gruppe A, Real Madrid, oder wir fangen mal vorne an, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Donetsk und Malmö. Ich glaube, da ist relativ klar, auf welche zwei Mannschaften wir hier setzen. Ja, also wenn sich da was anderes als Real und Paris durchsetzen, wäre es schon eine hammermäßige Überraschung. Gruppe B, Eindhoven, Manchester United mit Bastian Schweinsteiger, Moskau und Wolfsburg. Interessant natürlich aus deutscher Sicht, Wolfsburg gegen Manchester United. Aber ansonsten würde ich sagen, hat Wolfsburg gute Chancen, ins Achtelfinale zu kommen. Ja. Absolut, ja. Siehst du Manchester United und Wolfsburg da auch vorne? Ja, also besonders halt auch im Laufe der 6 Spiele. Glaube ich, dass Wolfsburg da halt die besten Chancen hat, hinter Man United wirklich Zweiter zu werden, weil sie sich halt in den einzelnen Spielen auch mal gegen Man United einen Punkt holen können und alle und die beiden anderen Teams auf jeden Fall schlagen können. Und es gibt es eben nicht. Benfica, Lissabon, Atletico Madrid, Galatasaray, Istanbul und Astana. Boah. Sicher eine sehr interessante Gruppe, weil da setzt sich auf jeden Fall mindestens ein Team, glaube ich, durch, womit wir jetzt vielleicht noch nicht rechnen oder was wir vorher vor der Auslosung nicht im Achtelfinale gesehen hätten. Also Atletico würde ich jetzt mal setzen. Vorne hinsetzen, ja. Ja, ein erster oder zweiter. Und dann fehlt mir die Information über Benfica. Wie gut sind die? Galatasaray ist natürlich wahrscheinlich eher heimstark, würde ich jetzt mal vermuten. Und ja, es wird wahrscheinlich ein Duell zwischen Galatasaray und Benfica Lissabon geben um den zweiten Platz hinter Atletico. Gruppe D. Pocho, überlasse ich dir. Sag sie mir nochmal, ich habe sie jetzt gerade nicht vor mir. Juve, Man City, Sevilla und Mönchengladbach. Ja. Natürlich, Gladbach. Überraschenderweise nicht als Gruppenkopf, aber ist mit dabei. Ja, man muss, wie ich am Anfang unseres schönen Produkts hier gesagt habe, ich wünsche mir eine Gruppe mit starken Gegnern. Das ist auf jeden Fall eingetroffen. Ich habe auch am Anfang gesagt, es wäre schön, wenn man sich auf den dritten Platz schieben könnte. Ich will auch nicht sagen, dass das unmöglich ist. Aber ich glaube, dass Juve und Man City die Tabelle am Ende anführen werden. Und vielleicht Sevilla. Naja, wir haben in der Euroleague ganz gut gegen die gespielt. Aber es wird auf jeden Fall schwierig, Dritter zu werden. Für mehr sehe ich die Gladbacher in dieser Gruppe eigentlich nicht. Was ist das Ziel für dich als Gladbach-Fan? Also sagst du, ich möchte halt unbedingt mal Man City schlagen oder Juve oder was ist wichtiger, Platz 3 oder das Erlebnis, einmal gegen Man City mitspielen zu können oder sowas? Also, das Erlebnis. Ja, weil bei mir war es wirklich so, ich komme wieder mit der alten Geschichte und Manchester United, dass mir das völlig egal gewesen wäre, ob Stuttgart in der ersten Runde ausscheidet oder in der Gruppenphase ausscheidet, aber dieses Spiel miterlebt zu haben gegen Manchester United, also nicht im Stadion, sondern als Fan, das war schon unbezahlbar. Und also wenn ich das Spiel nicht mit hätte erleben dürfen und dafür im Achtelfinale dann gegen Monaco ausscheiden können, hätte ich trotzdem das Manchester United-Spiel genommen. Von daher verstehe ich dich natürlich, dass du sagst, das Erlebnis insgesamt ist großartig. Ja, wird schwer für Gladbach. Wird schwer. Ich gucke aber trotzdem mal in meine Timeline rein, was die Leute so zu den Auslosungen sagen und besonders halt zur Gladbach-Gruppe. Ich glaube, in Gladbach trendet gerade machbar. Borussia schreibt in Twitter, was für eine Hammergruppe. Mit den Hashtags Fohlenelf, auf und UCL-Draw. Ja, mal gucken, ob sie diesmal auch einen Film drüber drehen, wie Gladbach dann. Ach, das ist natürlich die Gruppe D, die Group of Death. Schön. Jetzt wird einiges klar. Ja. Gruppe E, FC Barcelona und deutscher Vertreter Bayer Leverkusen, AS Rom und Bate Borisov. Barca, denke ich mal, ganz klar. Und dann wird es ein Duell geben zwischen Leverkusen und Rom. Wen siehst du da vorne? Ja, schwierig. Also ich glaube eher, dass die Roma da sich durchsetzen kann. Leverkusen sicher auf die zweite Position springen kann, aber ich sehe die Roma da ziemlich weit vorne. Ich erwarte viel von denen im nächsten Jahr, beziehungsweise in diesem Jahr. Ja, wird interessant zu beobachten sein, ob Leverkusen, die ja immer sich gefühlt so ein bisschen durchmogeln und es dann doch irgendwie schaffen, in die Achtelfinalspiele zu kommen. Und hier wird übrigens gerade nebenbei, ich meine nicht, dass ich es erwähnen will, aber mir fällt es jetzt gerade auf, wird hier die Frauenfußballerin des Jahres gewählt. Aber Europa ist wahrscheinlich, oder? Ich denke, erstens ist es Europas und zweitens alleine diese Dame da mit dem schwarz-weißen Kleid. Ja. Also, warum so ein Kleid? Das ist eine Frage, die man sich natürlich jetzt im Moment am meisten in Gladbach stellt, ist klar. Gruppe F, die Bayern-Gruppe, zusammen mit Arsenal, Olympiakos und Dynamo Zagreb. Ja, also meiner Meinung nach ist das definitiv eine machbare Gruppe für Bayern und Arsenal, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Zagreb unangenehm werden könnte. Auch Piräus kann unangenehm werden, ne? Wenn einer dieser beiden Teams hier, Bayern oder Arsenal, vielleicht mal nur einen Punkt holt auswärts, dann wird das natürlich schon schwierig, denn auch diese Teams können mit einem Überraschungseffekt dann auch mal ein Dreier auswärts landen und dann wird es natürlich schon bitter. Aber Bayern muss eigentlich die Gruppe für sich entscheiden. Ja, also alles andere wäre da wirklich eine Enttäuschung. Gruppe G. Chelsea, Porto, Kiew und Tel Aviv. Coole Gruppe. Chelsea wird es wahrscheinlich relativ leicht haben. Obwohl das interessant sein wird, Mourinho gegen seinen ehemaligen Verein dann zu sehen und so. Und auch wenn er dann an alte Wirkungsstätte zurückkehrt, das könnte, glaube ich, ganz interessant werden. Aber zwischen Porto, Kiew, Tel Aviv eher mit Abstrichen, also das wäre ein großer Upset. Aber zwischen Porto und Kiew könnte ich mir schon ein Duell um Platz 2 vorstellen. Ja, definitiv. Das kann auf jeden Fall so stattfinden. Ich sehe die auch auf Augenhöhe auf jeden Fall. Zenit St. Petersburg, Valencia, Lyon und Gent. So, also gefühlt die ausgeglichenste Gruppe. Valencia natürlich mit Mustafi. Gefühlt ist das die stärkste Mannschaft in der Gruppe, oder? Valencia? Ja. Ich kann es nicht einschätzen. Bei den Russen muss man immer abwarten, wenn man die spielen sieht. Wie gut sind sie dann wirklich? Ja, also es ist eine sehr ausgeglichene Gruppe. Bis auf Gent würde mich keine Mannschaft überraschen, die da auf Platz 1 dann am Ende landet. Ja, das ist richtig. Ich war voll wieder so gespannt, gerade wer hier Frauenfußballerin Europas wird. Ich finde es aber schön, dass zwei Drittel der Nominierten einen Dutt tragen. Das ist ein Zeichen. Das ist einfach auch ein richtungsweisendes Zeichen, Pocho, für dich. Ja, dass ich auch einen Dutt tragen soll. Ja, einfach mal umorientieren musst, frisurentechnisch. Ja. Das hier ist wer? Die redet ja Deutsch. Dann wird es wohl eine Deutsche sein, ne? Das ist ja verrückt. Zwei deutsche Spielerinnen sind nominiert hier, oder zumindest zwei, die Deutsch sprechen können. Das ist, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt mitbegleiten will, aber eigentlich würde ich jetzt schon noch gerne darauf warten, wer von den dreien, hier Messi, Cristiano Ronaldo und Suarez, den Titel gewinnt, Europas Fußballer des Jahres. Wir können ja derweil auch gerne andere Sportthemen aufgreifen, wie diesen Fastunfall von Bolt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Doch, wo der Chinese von hinten, ganz genau. Das jetzt mal ganz im Ernst, der Bolt hat keine Schuhe an. Ich glaube, das sind mit die teuersten Beine der Welt, dem seine, oder? Also jetzt mal im Ernst, das meine ich wirklich ernst, wenn ich das sage. Ich glaube, die sind ja ganz gut versichert. Und muss man auch wirklich sagen, Flacco hat natürlich auch sehr teure Beine. die sind in einer Schadensgruppe, da hast du völlig recht. Das ist, will ich so jetzt natürlich nicht, dass Flacco-Gruppe du der Tiefstapel bist. Ja, es ist verwunderlich, was da so los ist. Nee, was ich jetzt mache, ich guck mal aufs Tippspiel. Das ist ja auch das wichtig. Das ist bei mir ähnlich erfolgreich wie meine Mannschaft, wie du schon gemerkt hast. Das stimmt, aber da ist ja noch viel Zeit. Also, wer sich noch nicht angemeldet hat bei unserer Kicktipp-Runde, sucht einfach mal auf Kicktipp nach Eckenelver tippt und tretet der Gruppe bei. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele insgesamt mitmachen, sind auf jeden Fall einige. Und ihr könnt immer noch 50 einsteigen. Glaube ich. Wie viel? 50, glaube ich. Nee. Chris hat mir neulich mal was von über 80 gesagt. Ach, sind wir schon so weit? Ja. Okay. Und da könnt ihr also... Staller, ne? Ich hätte gar nicht erwartet, dass wir so viele Hörer haben. Aber scheint auf jeden Fall sich rumzusprechen, diese Gruppe. Ja. Und ihr könnt also jederzeit noch mit einsteigen und eure Tipps abgeben. Ich denke mal, wenn man so bis zum 5. Spieltag dazu kommt, ist noch alles möglich. Würde ich jetzt so behaupten. Außerdem macht man es dann ähnlich wie Maverick. Man verliert halt 5 Spieltage und fängt dann an, von hinten das Feld aufzuräumen. Oh, ich die Deutsche ist es geworden. Celia Sasic. Ja, die jetzt ihre Karriere beendet hat. Champions League-Siegerin geworden ist. Was ist das? Ein kleiner Pokal, den würde ich mir aber auch in den Schrank stellen. Ja, du würdest aber als Wichsvorlage nehmen, den Pokal. Das ist richtig, aber das perlt ja auch direkt ab bei dem ganzen Kronen. Ich habe beim Sonderheft sogar die 4 Frauenseiten durchgelesen. Ich habe alles durchgelesen. Im Moment, oder? Ich weiß alles. Ich finde das aber total cool, mit dir darüber zu sprechen, weil es halt eine ganz andere Herangehensweise ist, mit dir darüber zu reden. Und das macht die Sache auch sehr interessant, weil du natürlich ganz anders an die Sache gerade rangehst als jemand, der dauerhaft seit 20 Jahren Fußball guckt, weil es bei dir ja immer so ein Auf und Ab ist. Ne, es ist verrückt. Auf jeden Fall. Ne? Das Sportbild Sonderheft hat dazu geführt, und natürlich das Ferkenzer-Elbe Sonderheft, dass ich mir wieder Sky zugelegt habe. Ja, Mann. Das ist wirklich Wahnsinn. Hab jetzt Sky. Denn gut? Was hast du denn an Sky alles genommen? Ich habe alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Das Komplettpaket. Okay. Habe aber gestern festgestellt, dass meine 3D-Geschichte nicht freigeschalten ist. Ich weiß, benutze ich zwar nie, aber da bin ich Schwabe. Wenn ich dafür bezahlt habe, möchte ich es auch sehen. Würde ich natürlich nie machen, mich mit einer 3D-Brille von Pocho, was ist denn jetzt los? Ist dir jetzt erst bewusst geworden, dass du in Gruppe D gelandet bist? Ich glaube, Pocho ist jetzt gerade... Da bin ich leider mal gerade sehr, sehr... da habe ich die Zigarette zu tief eingeatmet. Achso, ich dachte, du hast dich echt aufs Gruppenbild von Gruppe D übergeben. Da habe ich die Mute-Taste nicht so schnell gefunden, wie ich sie gerne gefunden hätte. Ja, ist aufgefallen. Ich habe ja auch nicht die wie Biolek hatte, diese Räusper-Taste. Die muss ich mir unbedingt noch... Aber der hat die doch immer nur gedrückt, also wenn er sich nicht geräuspert hat. Ich dachte, er hat sie zu spät immer gedrückt. Und da kam die Räusper-Taste. Das könnte dir natürlich nicht passieren. Also, gut, zum Tippspiel. Also wie gesagt, mach da noch mit. Es ist wirklich noch nichts verloren. Auch wenn ich... ehrlicherweise zugeben muss, dass ich da vorne mit 28 Punkten mich langsam aber sicher absetze vom Verfolgerwelt, die 27 Punkte haben. Ja. Vor mir sind nur noch Polster 01 und der Basisbaum. Der Polster 01 ist auch bei mir in der Timeline, das weiß ich, ein sehr, sehr sympathischer FC-Fan. Richtig, dem gratuliere ich auf diesem Weg auch nochmal für einen sehr gelungenen Saisonstart seiner Haben wir aber auch Böcke. Alle so erwartet, alle drei haben wir das erwartet, dass der FC auf jeden Fall eine gute Rolle spielen. Die haben, also ich habe die ja in Stuttgart gesehen, da haben sie sich einfach clever verhalten. Also es war ja so, dass Stuttgart da wirklich die überlegene Mannschaft war, aber du hast immer das Gefühl gehabt, okay, die geraten ja nicht in Panik, die wissen, solange es 0-0 steht, ist alles drin. Und das war einfach sehr abgezockt. Das hätte natürlich auch nach hinten losgehen können, dass sie da verlieren und so. Aber ja, manchmal sieht man halt Vereine, die dann total anfangen zu schwimmen und ihre komplette Taktik über den Haufen werfen. Und das haben sie nur bedingt gemacht. Sie haben dann so ein bisschen in der zweiten Halbzeit dafür gesorgt, dass sie noch einen Ticken offensiver spielen. Und das hat dann, glaube ich, auch letzten Endes dazu geführt, dass Stuttgart Probleme bekommen hat. Und gut, der Elfmeter, ich will gar nicht mehr drüber reden, das war, also, naja gut, sei es drum. Also Basisbaum und Polster 01 sind unsere Führenden beim Tippspiel. Lukas noch voll mit dabei, Max auf Platz 4. Unfassbar. Rock. Ich find's richtig cool, die ganzen Nicknames auch mir da durchzulesen. Ja, das ist eigentlich fast das Lustigste. Das ist echt gut, das ist ähnlich wie so ein Porno-Bingo. Womit ich damit nicht die Namen, die Nicknames kritisieren will. Ich nutze ja auch nur einen, mein Dreiviertelleben lang. Aber es ist halt toll, dann zu sehen, wie Leute sich dann solche Namen überlegen, um bei so einem Tippspiel mitzumachen. Und man erkennt die Leute trotzdem vom Namen oft wieder, weil sie halt auch solche Ads bei Twitter oder ähnliches haben. Ist super sympathisch, macht unglaublich viel Spaß. Wie du schon gesagt hast, jeder, der mit zuhört, einfach mal anmelden. Jeder hat so ein blödes Smartphone oder eine Möglichkeit, daran teilzunehmen. Macht echt Spaß. Macht mit. Der Vollständigkeit halber noch, Chris ist auf Platz, gerade eben sah ich ihn noch, 25, zweimal 10 Punkte geholt. Ja, nicht schlecht, ne? Pocho auf Platz 38, einmal 6, einmal 10 Punkte. Also ist alles noch relativ eng beieinander. Außer ich bin halt sehr, sehr weit vorne schon. Ja, aber das kennen wir ja. Ne? Ja, das war ja nie anders. Endlich habe ich mal Konkurrenz mit dem Basisbaum und Polster 01. Ja, ja. Dann muss ich natürlich auch noch darauf hinweisen, dass sobald das neue FIFA 16 draußen ist, Ende September, wird es die Vierecken, zwei Elfer, wie nennt man das, Liga geben, wo wir dann gegeneinander spielen können. Ihr braucht eine PlayStation 4 und das Spiel FIFA 16. Jetzt wird's spannend, Pocho. Jetzt los mit der Wahl zum Europa-Fußballer des Jahres. Ne? Cristiano Ronaldo, der schmunzelt schon so, der weiß doch schon wieder was. Meinst du, er weiß was? Er sieht aber auch schön aus im Gegensatz zu anderen beiden. Das stimmt. Ich finde, also wenn Suarez hier das Ding gewinnt, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Allein wäre es eine Conspiracy. Absolut. Dann sind die Amis auch nicht auf dem Mond gelandet. Da bleibe ich bei. Ich kann den Messi auch nicht mehr sehen als Fußballer des Jahres ständig. Also das ist. Ich würde es Cristiano Ronaldo gönnen, aber es wird natürlich Messi. Da bin ich mir relativ sicher. Das stimmt. Und was gerade auch in meiner Timeline steht, was ich ganz vergessen habe: mit Gladbach und Juventus in einer Gruppe geht ein Kindheitstraum von Buffon in Erfüllung. Ne? Er ist ja ein riesen Gladbach-Fan. Ja, wer weiß das nicht. Also ja. Und da freue ich mich drauf. Vielleicht kommt er ja nochmal für ein Jahr nach Gladbach. Er ist wirklich Gladbach-Fan? Mhm. Wie kommt das denn? Wirklich wahr. Also ich kann es dir gar nicht sagen. Ich glaube, sein Vater war in den 70er Jahren unglaublich großer Gladbach-Fan und daher kommt das. Ich habe das schon so oft in Interviews von ihm auch gelesen und so weiter, dass es wirklich proved. Also das ist jetzt nicht irgendeine Laberei. Das ist völlig verrückt, weil ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass man in den 70er Jahren im europäischen Ausland, also selbst wir hier in Deutschland haben ja da die italienische Liga gar nicht richtig mitverfolgen können. Richtig, ja. Also klar, stand da dann im Kicker. Vielleicht war sein Vater Gastarbeiter oder irgendwas, ich weiß nicht. Sag mal, du Nazi. Was, bitte? das war doch keine Wertung. Mensch. Ich will mir nur Brownie-Points verschaffen. Deswegen habe ich jetzt hier gleich mal wieder... Du bist mir auch so ein Brownie-Point. Und nachher stehst du wieder mit der pinken Jogginghose irgendwo, ja? Ja. Mann. Volksvorräter! Ach ja. Man, was für eine komische Welt wir hier leben in Deutschland. Ja. Das ist auch nochmal ein Thema für sich. Ja. Da müsste man wirklich auch mal eine Sondersendung WhatsApp oder irgendwas zu machen. Weil ich weiß, damit kann man sich sehr stark in die Nesseln setzen. Aber wie... Klaas heute gesagt hat, was ich eine sehr gute Aussage fand, wenn man Reichweite hat, dann muss man auch das Maul aufmachen. Mensch, und wir haben zwar nicht die Reichweite von Joko und Klaas, das ist aber ja trotzdem. Mensch, Entschuldigung, aber hier passieren gerade wahnsinnige Sachen. Ja. Meine Tochter hat gerade ihr erstes Skateboard bekommen. Oh geil, was für eins. Was ist das denn für ein Skateboard? Ja, siehst du, das ist noch ein ganz neu entdecktes Skateboard jetzt hier. Ja, hat sie denn auch Schützer dazu bekommen? Sowohl Ellbogen. Eine Uhr, sag mal, warum kriegst du denn heute so Sachen? Eine Elsa-Uhr. Oh. Moment, ich mache hier gerade noch eine Sendung. Vielleicht kann ich die noch kurz fertig machen und dann können wir über so Sachen wie Schnitzelessen reden. Du passt auf, dass du einfach dich nicht schwer verletzt. Ja, ich bin leise, ich gucke zu. Okay, guck mal, das ist jetzt der Cristiano Ronaldo, das ist der Lionel Messi. Für wen bist du? Hier geht es darum, wer bester Fußballer Europas wird. Und das ist der Luis Suarez, der beißt immer andere Leute. Für wen bist du? Der? Wer ist das? Das ist Lionel Messi. Da, den da. Weil der so aussieht wie ein Kind? Ja. Abgebrochener Gartenzwerg? Ja. Ja. Wie findest du den hier mit den Glitzerohrringen und mit der braunen Haut? Warte, der hier, wie findest du den? Nee, nicht. An wen erinnert er dich so ein bisschen? An einen Papa. An mich, ja. Da kannst du mal sehen. Da hat deine Tochter natürlich vollkommen recht. Allein äußerlich und so stehst du dem ja nichts nach. Ne? Das ist der Pocho, der hier mit am Apparillo ist. Wer ist der Pocho? Pocho ist eine Fußball-Koryphäe. Wo denn? In Gladbach, das weiß man doch. Da drinne? Ja, nein, der ist hier drinne im Computer. Auf Skype nennt man das. So, jetzt sollen sie endlich hier mal sagen, wer diesen albernen Pokal gewonnen hat. Und die kriegen den gleichen Pokal wie die Frauen, sehe ich das richtig? Oder ist das ein männlicher Körper und eben das war ein weiblicher Körper? Das wäre ja sexistisch. Oh, oh, Herr Rauball. Das ist doch reiner, nee, Quatsch, wer ist der? Ach, Holzschuh, stimmt, das ist ja der hier, Dieter Holzschuh, stimmt. Der Kicker-Mensch, Rames Holzschuh. Und Michel Platini. Und bei euch gibt's Schnitzel? Ja, es sollte Schnitzel geben, aber ein ich habe... Schnitzel für den Spitzel, der Spion ans Telefon, ja? Oh, Pocho, dass wir das noch mit dabei haben, da können wir fast schon glücklich sein. So, jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit, ja. Wer wird Europas Fußballer des Jahres? Es ist fast. Es knistert ja richtig. Also. Es ist Lionel Messi. Ja, es war ja. Unfassbar. Damit konnte keiner rechnen. Ich glaube, die Fußballwelt steht Kopf. Lionel Messi ist Fußballer des Jahres. Gladbach wird. Flacco ist es doch nicht geworden. Nein. Vielleicht auf der Rückseite, wenn er nochmal umdrehen könnte. Ersatzkandidat. Gladbach ist mit dem Fahrer reden, ja. In die Todesgruppe gelost worden mit Juve, Man City und Sevilla. Bayern hat Glück mit Arsenal, Olympiakos Piräus und Dynamo Zagreb. Und für Lederbusen, achso, Wolfsburg ist ja auch noch dabei. Für Lederbusen heißt es Barcelona, Rom und Barisov. Ich glaube, die drei Städte wurden auch noch nie im Zusammenhang genannt. Nee. Und für Wolfsburg geht es nach Eindhoven, nach Manchester und zwar zu United und nach Moskau. Pocho, das war unsere erste gemeinsame Sendung, eine Rarität. Wir haben die Champions League. Ja, mir auch. Wir haben die Champions League Auslosung begleitet. Ich gehe davon aus, dass nächste Woche in Hannover die Restaurants wieder geöffnet haben. Gegebenenfalls, je nachdem, was der Mann mit dem A auf dem Bild sagt. Genau, und wir begrüßen dann wieder unseren eigentlichen Host, und zwar begrüßen wir den dann ehrfürchtig, würde ich sagen. Ich würde ihn fast als den Paten von Kierken 2 immer bezeichnen. Er ist es. In diesem Sinne, tschüssi. Tschüssikowski.